Auch bei der kommenden Wahl wird uns eine kleine Unsicherheit an die Wahlurne begleiten. Schade ich der Partei, bei der ich mein Kreuzchen mache, oder unterstütze ich sie? Eine gute Werbung für die Demokratie ist das nicht. Aber die Regeln, die für diesen Effekt sorgen, Experten sprechen vom negativen Stimmgewicht, sind es nicht, die Sozialdemokraten und Union umtreiben. Die Sozialdemokraten sorgen sich nach dem Debakel bei der Europawahl und dem jüngsten Umfragetief um ihre Chancen bei der kommenden Bundestagswahl. Und CDU und CSU wollen freiwillig auf die Vorteile des geltenden Wahlrechts nicht verzichten. Denn wenn bei der Bundestagswahl vor 4 Jahren die Sozialdemokraten bei den Überhangmandaten die Nase vorn hatten, zeichnet sich nun ab, dass es im September dieses Jahres eher die Union sein könnte, die davon profitiert, dass das Wahlrecht Verhältniswahl und Mehrheitswahl auf teilweise eigenwillige Art kombiniert. Rund 100 Tage vor der Wahl diskutiert die Große Koalition über das Wahlrecht und verschwendet keinen Gedanken an die Wähler. Denn mit dem Vorschlag der Grünen liegt ein praktikabler Vorschlag, ein gangbarer Weg für eine kleine Lösung auf dem Tisch. Über eine andere Verrechnungsmethode würden die umstrittenen Überhangmandate künftig weitgehend vermieden, aber nicht abgeschafft. Den Makel einer möglichen Verfassungswidrigkeit trüge das Wahlergebnis der Bundestagswahl nicht. Franz Müntefering warnte in seinem Brief an die Kanzlerin, es wäre unerträglich und für das Ansinnen der Demokratie schädlich, wenn sich ein möglicherweise knappes Wahlergebnis auf verfassungswidriges Wahlrecht stützen würde. Auch wenn sich die SPD wohl nicht faktisch aus der Großen Koalition verabschieden wird, auch wenn die Sozialdemokraten den Gesetzentwurf der Grünen wohl doch nicht unterstützen werden, so kurz vor der Wahl hat die Debatte, die die SPD angestoßen hat, genau die Züge, vor denen Franz Müntefering warnt. Unerträglich und für die Demokratie schädlich sind Volksparteien, deren Haltung allzu offensichtlich von Wahltaktik bestimmt ist. Unerträglich ist auch, dass der eigentliche Auftrag aus Karlsruhe in der Auseinandersetzung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Die lange Frist bis Mitte 2011 hatte das Bundesverfassungsgericht damit begründet, die Regelungen über die Berechnung der Sitzzuteilung im Bundestag auf eine, so wörtlich, neue, normenklare und verständliche Grundlage zu stellen. Das Urteil liegt nun beinahe auf den Tag genau 1 Jahr zurück. Dass die Große Koalition in dieser für die Demokratie fundamentalen Frage in dieser Zeit kein Stück von der Stelle gekommen ist, das ist unerträglich und für die Demokratie schädlich.